Dichten Morgen ist es wechselnd bewölkt und vereinzelt fällt Schnee oder Schneeregen bei Höchstwerten von 1 bis 8 Grad. Ab Freitag ist es überwiegend sonnig und trocken bei maximal 10 Grad. Soweit die Nachrichten, es ist 20.03 Uhr. Bayern 2 Radiokrimi. Radiokultur aus Bayern. Wir bringen heute Eine Minute vor sieben. Eine Kriminalerzählung von und mit Theo Lingen. Theo Lingen, der 1903 geboren wurde und 1978 starb, war als Schauspieler, Komiker und Regisseur überaus erfolgreich. Er schrieb Bühnenstücke, Kriminalgeschichten, Drehbücher und Hörspiele und wirkte in über 200 Filmen mit. Im Januar 1972 war Lingen in den Studios des Bayerischen Rundfunks zu Gast. Die Arbeit an einer Radioproduktion ging so zügig voran, dass man die restliche Studiozeit nutzte, um eine Kriminalgeschichte aufzunehmen, die Lingen sich selbst ausgedacht hatte. Auf die Schnelle wurde eine Art Hilfsmanuskript erstellt und Lingen improvisierte vor dem Mikrofon seine Geschichte, die von einem Selbstmord und einem Verkehrsunfall mit Todesfolge erzählt. Ich bin Arzt, ich bin kein Detektiv. Die Niederschrift, die ich hier fertige, ist also kein Kriminalroman. Es sind Überlegungen, Kalkulationen, Kombinationen, Möglichkeiten, die mich anlässlich des hier wiedergegebenen Falles so faszinierten, dass ich mir in der Art, wie ich dem Geheimnis dieses Falles auf die Spur kommen wollte, manchmal wie ein professioneller Kriminalist vorkam, der ständig nach Beweismitteln sucht, um seine Theorie über das Geschehene zu untermauern. Aber wie gesagt, diese Niederschrift ist kein Kriminalroman, in dem es darum geht, den Täter zu finden, um der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen. In diesem Falle ist nämlich der Täter eine bekannte Persönlichkeit, jetzt aber tot. Er kann also nichts mehr sagen, aussagen, bezeugen, verschweigen oder verheimlichen. Im anderen Fall, im Falle des Opfers, ist es genauso. Auch das Opfer war bekannt, wenn auch nicht eine stadtbekannte Persönlichkeit wie der Täter, aber das Opfer, eine junge Frau, hatte eine Wohnung in der Stadt, war also polizeilich gemeldet, aber auch sie ist tot. Also auch von dieser Seite fiel jede Erhellung eventueller ungeklärter Fragen aus. Was mich nun besonders zu dieser Niederschrift angeregt hat, war der Umstand, dass nach dem schicksalhaften Ende, wenn man so sagen will, diese Formulierung wird man erst später verstehen, also nach dem Tode des Täters, dieser Mann in Nachrufen, Reden und dementsprechenden Zeitungsartikeln eine Nachrede bekam, die er meiner Meinung nach nicht verdiente. Die beiden bei diesem Fall Beteiligten waren mir nämlich bekannt. Aber nicht etwa so, dass ich mit ihnen freundschaftlich oder gesellschaftlich verkehrt hätte. Sie waren beide einmal, auch nicht zur gleichen Zeit, in meiner Ordination. Zwischen diesen beiden Besuchen lagen aber viele Jahre. Ich greife aber jetzt schon sehr weit voraus und befinde mich fast am Ende meiner Erkenntnisse, die ich mir in sorgfältigen Überlegungen und Nachforschungen gemacht hatte. Ich sollte daher nicht diese im Augenblick wohl den Leser irritierenden Gedanken fortsetzen, sondern mit der Schilderung des Falles, wie er sich nicht nur mir, sondern auch der Öffentlichkeit dargestellt hat, beginnen. Wie ich schon vorausschickte, ich bin von Beruf Arzt, Gynäkologe. Meine Tätigkeit teilt sich auf in Arbeit für meine Praxis und in Arbeit an meiner Klinik. Außerdem habe ich als Obermedizinalrat beim hiesigen Kriminalgericht Gutachten abzugeben über Fälle, bei denen dem Gericht eine ärztliche Stellungnahme wichtig ist. Sei es, dass es sich um Unfälle oder Verbrechen handelt. Bei Unfällen habe ich Art und Schwere des Falles zu untersuchen. Bei Unfällen mit tödlichem Ausgang zu bestätigen, ob es sich um einen Unfall natürlicher Art oder um einen gewaltsam herbeigeführten Unfall mit Todesfolge handelt. Ob Mord oder Selbstmord vorliegt, ist selbst für einen auf diesem Gebiet erfahrenen Arzt oft schwer festzustellen, denn Art und Menge eines tödlichen Giftes, Würgemerkmale, Messerstiche, die Untersuchung eines Einschusses oder des Schusskanals brachte mich manchmal zu ganz anderen Resultaten, als die Polizei sie vor meiner Untersuchung ermittelt hatte. Wenn aber die Polizei ihre Feststellungen noch nicht endgültig getroffen hatte, war oft meine Entscheidung für die Verfolgung des jeweiligen Falles maßgebend. Und damit wäre ich nun beim Fall der Alma Ball und des Dr. Cornelius Dehring. In der Morgenausgabe einer Tageszeitung las ich unter der Überschrift »Tödlicher Verkehrsunfall und tragischer Selbstmord« von einem Autounglück, das sich gestern gegen 7 Uhr abends ereignet hatte und bei dem eine junge Frau, eben die AB, tödlich verletzt wurde. Die AB war, wie die Zeitung schrieb, beim Überqueren einer Kreuzung von dem Auto des Dr. C.D., eines sehr bekannten Rechtsanwaltes, niedergestoßen und sofort tot. Es wurde in den Zeitungen, belegt durch Aussagen von Augenzeugen und des Polizisten, der die Kreuzung durch eine Ampel regelt, ausdrücklich festgehalten, dass den Fahrer, also den Dr. C.D., keine Schuld traf. Die Ampel auf der Kreuzung stand für ihn bei dem Unglück auf Grün. Nach Beobachtungen des die Ampel bedienenden Polizisten und der auf der Ecke der Kreuzung wartenden Passanten war die AB trotzdem, die Ampel für sie rot zeigte, über die Kreuzung gelaufen. Dr. C.D. hatte zu bremsen versucht, war aber auf der regennassen Straße in Schleudern gekommen und direkt auf die AB zugestoßen, die auf diese Weise von dem Kühler des Autos erfasst und gegen die Litfaßsäule, die am Gehsteig stand, gedrückt wurde. Diese Nachricht in der Zeitung wurde aber noch durch einen anderen, auch mit diesem Unfall zusammenhängenden Artikel ergänzt. Der Dr. C.D. hatte nämlich noch am selben Tage, nur wenige Zeit nach dem unverschuldeten Tod der AB, Selbstmord begangen. Der Schreiber dieses Artikels in der Zeitung schrieb: Das äußerst unvorsichtige, aber auch verkehrswidrige Verhalten der bedauernswerten AB, sie lief bei der Ampelstellung rot über die Straße, hat sie mit dem Leben bezahlen müssen. Das Auto des bekannten Dr. C.D. drückte sie zu Tode. Der genaue Hergang ist übrigens unter der Rubrik Unfälle ausführlich geschildert. So tragisch der Tod der AB auch scheinen mag, der Tod des Dr. C.D., der sich kurze Zeit nach dem Unglücksfall das Leben nahm, ist eine unfassbare Tragödie. Alle am Tatort befindlichen Personen sagen aus, dass an diesem Unglück dem Dr. C.D. auch nicht die geringste Schuld angelastet werden kann. Er hatte freie Fahrt. Für ihn stand die Verkehrsampel auf Grün. Bekanntlich ist diese Straßenkreuzung sowohl von Fußgängern wie auch von Autos sehr frequentiert, besonders um die Zeit zwischen 6 und 7 Uhr. Wenn die auf ihr Ampelzeichen wartenden, von verschiedenen Richtungen losfahrenden Autos die Kreuzung überfahren, ist nach menschlichem Ermessen eine Person, die sich durch diese Autos durchdrängen will, nicht zu sehen. Auf der Seite ihres Standplatzes schien das unverzeihliche Verhalten der AB noch glücklich auszugehen, da die meisten Autos ja erst anstarteten, also langsam anfuhren. Als die AB aber die Mitte der Straßenkreuzung erreicht hatte, geriet sie in den Fahrstrom der Wagen, die, von der anderen Seite kommend, schon in voller Fahrt waren. Der mit durchschnittlicher Schnelligkeit fahrende Dr. C.D. sah sich plötzlich der Gefahr gegenüber, dass ein Mensch in seinen Wagen bzw. seine Spur lief. Er verriss das Steuer, bremste und hoffte, dass die AB sich zurückbewegen und ihm freie Fahrt geben würde. Aber gerade das Gegenteil geschah. Sie lief weiter voran, kam direkt vor den Kühler des Wagens und nun drückte der durch die Regennässe rutschende schwere Wagen des Dr. C.D. die AB frontal an die dort befindliche Litfaßsäule, wo sie buchstäblich zu Tode gequetscht wurde. Als der Wagen zum Stehen kam, rutschte die AB zwischen Kühler und Litfaßsäule zu Boden. Wie muss einem Menschen zumute sein, unter dessen Augen, ohne etwas gegen das Unabänderliche tun zu können, ein solcher grauenhafter Unfall passiert? Augenzeugen berichten, dass Dr. C.D., als er aus dem Wagen stieg, wie ein Gespenst aussah und mit ihren Augen und unsicheren Schritten zu der Toten gehen wollte. Man hielt ihn zurück, aber es nützte nichts, man redete auf ihn ein und versuchte ihm klarzumachen, dass er an diesem grauenhaften Unglück ja schuldlos sei. Er schien aber nichts zu hören. Er schaute nur immer entsetzt auf die tote AB. Sekunden später war auch schon das Auto mit der Verkehrspolizei zur Stelle, die sich von dem die Ampel bedienenden Kollegen genauestens den Hergang des Unfalles berichten ließ. Nach Lage der Dinge konnte auch er nur ein schuldloses Verhalten des Dr. C.D. bestätigen. Die Verkehrspolizei wandte sich dann an Dr. C.D. und untersuchte ihn, der Form halber, wie sie sagte, wegen Abnahme einer Blutprobe und Feststellung eines eventuellen Alkoholspiegels mit auf die Wache zu kommen. Dr. C.D. erklärte sich sofort dazu bereit und folgte den Polizisten zu deren Wagen. Aber ehe er einstieg, kehrte er noch einmal um, betrachtete wiederum die Leiche und holte dann aus seinem Wagen noch eine schwarze Tasche. Und dann bat er die Polizisten, doch alle die nötigen Maßnahmen vielleicht in seinem Hause vornehmen zu wollen. Er könne doch gleich seine Frau von dem Geschehen in Kenntnis setzen und sie beruhigen. Die Polizisten erklärten sich unter diesen besonderen Umständen dazu bereit. Was muss bei dieser Fahrt im Polizeiauto im Kopf des Dr. C.D. vorgegangen sein? Welche Gedanken mögen ihn zu dem Schritt veranlasst haben, den er dann kurze Zeit später tat? Sicher sah er sich immer als Schuldigen. Er muss sich in diese Rolle so hineingesteigert haben, dass er für einen Augenblick die Kontrolle über sich und seine Nerven verlor. Denn als er sich zu Hause für einen Augenblick bei den Polizisten entschuldigte, um, wie er vorgab, seine Mappe in sein Arbeitszimmer zu bringen, ertönte plötzlich aus diesem Zimmer ein Schuss. Als die Polizisten und die Frau des Dr. C.D. in das Arbeitszimmer stürzten, sahen sie den Dr. C.D. über den Schreibtisch gebeugt liegen und konnten nur noch seinen Tod feststellen. Ihn hatte also nicht die Frage, Schuld oder Unschuld, irritiert. Er sah sich als Täter, als einen Mörder. Als einen Mörder einer hilflosen jungen Frau. Und dafür musste er büßen. Aber da niemand ihm diese Buße auferlegt hätte, tat er es selbst. Er starb, wie er gelebt hatte. Sein makelloses Privatleben, wie es ja der Öffentlichkeit bekannt war, war beschmutzt. Durch, wie er es sah, durch einen Mord. Und so wollte er nicht weiterleben. So wie er dachte, musste er auch handeln. Ein Mensch. Als ich diesen Artikel gelesen hatte, war ich nicht so beeindruckt, wie sich wohl der Reporter das von seinen Lesern erwartete. Allerdings erschütterte mich der Selbstmord des Dr. C.D. auch, noch dazu unter diesen Umständen. Aber ich hatte, wie erwähnt, den Dr. C.D. schon einmal kennengelernt. Er kam damals in meine Praxis, um mit mir über ein Gutachten zu sprechen, das ich in einem Mordprozess abgegeben hatte. Dr. C.D. war auch Strafverteidiger und der Mordverdächtige in diesem Prozess war sein Mandant. Bei einer Schießerei von Unterweltlern war ein Mann getötet. Ich hatte bei einer Autopsie des Toten unter mehreren anderen auch die Kugel entfernt, durch die dieser Mann getötet wurde, und festgestellt, dass sie aus kurzer Entfernung aus einer ganz bestimmten Pistole abgefeuert war. Die Polizei hatte festgestellt, dass diese Pistole dem Klienten des Dr. C.D. gehört. Und nun wollte Dr. C.D. wissen, ob wirklich einzig und allein diese Kugel aus dieser bestimmten Pistole den Tod herbeigeführt hätte. Ich konnte das mit absoluter Sicherheit bestätigen. Der Dr. C.D. machte mich mit suffisanter Miene aufmerksam, dass auch Sachverständige sich irren können. Ich hatte fast den Eindruck, dass er mich im Interesse seines Klienten zu einer anderen Stellungnahme überreden wollte. Allerdings sagte er das nicht direkt, aber sein Verhalten deutete immerhin darauf hin. Als ich bei meiner Aussage blieb, wurde er ziemlich arrogant, anmaßend und erwähnte so nebenbei, dass es ja auch noch andere Sachverständige gäbe. Seine präpotente Art missfiel mir und das sagte ich ihm auch. Worauf er in sehr dezidierter Form erklärte, dass er sich Maßnahmen vorbehalten wollte. Und dann ging er. Ich hatte ihn also nicht als einen so überaus gütigen Menschen in Erinnerung, wie ihn der Reporter in seinem Artikel schilderte. Aber immerhin, diese Konsultation lag ja Jahre zurück und er konnte sich geändert haben. In diesem Augenblick läutete mein Telefon. Das Gerichtsmedizinische Institut meldete sich mit der Bitte, heute noch zwei Autopsien vornehmen zu wollen. Eine an der Fräulein A.B., und eine andere an dem Selbstmörder Dr. C.D. Ich machte mich, da ich heute keine Sprechstunde hatte, sofort auf den Weg. Im Institut empfing mich ein Polizeioffizier, der mir den Unfall des gestrigen Tages noch einmal beschrieb und auch nicht vergaß, auf das korrekte Verhalten des Dr. C.D. und dessen tragischen Selbstmord hinzuweisen. Unten in der Totenhalle war ich ganz allein mit einem Faktotum, das mich zu der aufgebahrten A.B. führte. Als er das die tote, verhüllende Laken zurückschlug und ich das Gesicht der A.B. sah, das fast unverletzt war, erschrak ich maßlos. Diese junge Frau war noch gestern in meiner Ordination gewesen. Sie hatte mich wegen ihrer Schwangerschaft konsultiert. Sie hatte mir offen erklärt, dass sie nicht verheiratet sei. Nach meiner Untersuchung gratulierte ich ihr zu ihrem Zustand, sie war circa im 5. Monat, und sagte ihr, dass sie mit ruhigem Gewissen und vollem Vertrauen der Geburt entgegensehen könnte. Zu meiner Überraschung reagierte sie auf meine Feststellung aber nicht so, wie ich es erwartet hatte, sondern sie fragte mich, ob man jetzt noch einen Eingriff vornehmen könnte. Sie könnte das Kind auf keinen Fall austragen. Ich lehnte dieses Ansinnen natürlich ab, weil es erstens gegen mein ärztliches Prinzip verstoße. Zweitens machte ich sie aber darauf aufmerksam, dass der fortgeschrittene Zustand ihrer Schwangerschaft einen solchen Eingriff überhaupt nicht mehr erlaube. Selbst wenn ein solcher Eingriff aus irgendwelchen zwingenden Gründen, die mir ja nicht bekannt seien, notwendig gewesen wäre. Der Eindruck, den meine Erklärung auf sie machte, war nicht recht erkennbar. Sie sagte eine Weile gar nichts. Sie schien auch über meine Feststellung weder traurig noch erfreut oder gar verzweifelt zu sein. Sie hatte nur, nachdem sie sich langsam und in Nachdenken versunken wieder angezogen hatte, einen merkwürdigen Wunsch. Ich möge ihr doch das, was sie ihr alles gesagt hatte, schriftlich geben. Ich sagte ihr, das sei nicht üblich, fragte aber, wofür sie eine solche schriftliche Erklärung brauche. Ob vielleicht für den Zeuger des zu erwartenden Kindes und ob dieser vielleicht verheiratet sei. Diese Frage schien sie nicht erwartet zu haben, denn sie reagierte seltsam darauf. Sie schloss die Augen, wurde blass, wankte, fiel auf einen Stuhl und begann hemmungslos zu weinen. Ich sprach auf sie ein, versuchte sie zu trösten, sagte ihr, dass sie meine Frage nicht als indiskret betrachten solle, denn dieser Teil ihres Problems ginge mich auch gar nichts an. Doch, doch, Sie sollen es wissen, schluchzte sie. immer wieder von heftigen Weinkrämpfen unterbrochen. Er will das Kind nicht. Er sagt, es schade seiner Karriere, seinem Ruf, wenn es bekannt würde, dass er ein uneheliches Kind habe. Auch gibt er mir die Schuld, dass es so gekommen ist. Aber in der ersten Zeit habe ich nicht gewagt, ihm zu gestehen, dass ich schwanger war, und nachher war es dann auch zu spät. Und wieder überfielen sie Weinkrämpfe. Diesmal allerdings viel heftiger als vorher, ihr Atem ging schwer und sie schien einer Ohnmacht nahe. Ich nahm sie auf, legte sie auf eine Couch und zog schnell eine Beruhigungsspritze auf. Ohne dass sie merkte, was mit ihr geschah, den Nadelstich schien sie überhaupt nicht zu spüren, gab ich ihr die Injektion, die auch bald ihre Wirkung tat. Die Krämpfe hörten langsam auf, sie öffnete die Augen, die sie nun nicht mehr von mir ließ, als sie mich wieder wahrnahm. Übergangslos sprach sie mit leiser, fast flüsternder Stimme, als ob sie ein Geheimnis verrate. Er hat mir gedroht. Gedroht. Verstehen Sie? Ich glaube auch, dass er dazu fähig ist. Wiederum versuchte ich ihr zu sagen, dass sicher alles gut würde, wenn das Kind erst da sei. Aber sie verschloss mir den Mund und wollte nichts mehr hören. Sie schaute ängstlich auf ihre Armbanduhr, fragte, wie lange sie ohnmächtig gewesen sei und sagte dann, sie müsse sofort gehen. Sie erwartete zu Hause einen Anruf. Sie verlangte die Liquidation, zahlte und verließ umgehend die Ordination. Natürlich erlebe ich in meiner Praxis oft außergewöhnliche Situationen mit meinen Patientinnen. Diese Unterhaltung allerdings, wenn man sie überhaupt so bezeichnen kann, beschäftigte mich aber mehr als manche andere, bei denen ich auch immer psychologisch geschickt vorgehen musste, um meine Klientin wieder zu beruhigen. Das Verhalten dieser jungen Frau hatte mich sehr beeindruckt. Und diese Person lag nun hier vor mir tot. Sie war diejenige, die bei dem gestrigen Unfall durch den Wagen des Dr. C.D. an der Litfaßsäule zu Tode gequetscht worden war. Ich konnte jetzt nichts anderes tun, als die tödlichen Verletzungen an Unterleib und Brustkorb festzustellen und dann das Leichentuch wieder über die Tote zu decken. Als ich ihre herunterhängenden Arme emporhob, um sie auf den Leib zu legen, sah ich, dass sie mit ihrer rechten Hand einen Flaschenhals umfasst hatte. Der untere Teil der Flasche war bei dem Unfall wohl abgebrochen. Ich löste ihre Finger von dem Flaschenhals und stellte an ihm und dem restlichen Teil des Flaschenbauches fest, dass es sich um eine Whiskyflasche der Marke Dimple handelte. Diese Flasche hat eine ganz besondere dreieckige Form, wie überhaupt diese Marke Dimple nicht zu den bekannteren Whiskymarken gehört. Als ich im Büro des Instituts meinen Rapport beendet hatte, bat mich der diensttuende Offizier, wenn es mit meiner Praxis ausginge, auch noch in das Haus des Dr. C.D. zu fahren, um dort meine Feststellung betreffs des Selbstmordes anzustellen, insbesondere um festzustellen, wie und unter welchen besonderen Umständen der Selbstmord erfolgt sei. Die Kriminalpolizei war ja bisher nur von der Verkehrspolizei über diesen Selbstmord unterrichtet. Der Hausarzt des Dr. C.D., offenbar ein älterer Herr, hatte zwar den Totenschein ausgestellt und ihn ordnungsgemäß der Staatsanwaltschaft zugestellt, darüber hinaus aber hatte er wegen der eigenen Sicherheit, wie der Fachausdruck lautet, gebeten, dass der Gerichtsmediziner seinen Selbstmordbefund bestätigen möge. Auf der Fahrt zu dem Haus des Dr. C.D. überkamen mich, wie ich es sonst nie nach einer Autopsie erlebt hatte, in Verbindung mit der AB merkwürdige Gedanken. Was musste die AB nach der Konsultation bei mir empfunden haben? Sie hatte mir gesagt, dass sie einen Anruf erwarte. Dieses Telefonat musste sie noch in ihrer Wohnung geführt haben. Sie musste aber dann noch einmal ihre Wohnung verlassen haben, um diese Flasche zu besorgen. Denn der Tod überraschte sie auf der Kreuzung mit einer Dimpelflasche in der Hand, die sie erst nach dem Telefonat gekauft haben konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie nämlich nicht mehr ihren Mantel an und auch nicht mehr ihren Hut auf dem Kopf. Als sie dann wieder, wohl um ein bei dem Telefonat ausgemachtes Rendezvous in ihrer Wohnung nicht zu versäumen, dieses Mal in großer Eile und Verwirrung, wie alle Zeugen bestätigen, die Kreuzung überqueren musste, war das Unglück passiert. Der Anruf in ihrer Wohnung konnte also ein Gespräch mit dem Mann gewesen sein, von dem sie das Kind trug, vor dem sie sich fürchtete und der sicher schon zu ihr unterwegs war, als sie über die Kreuzung lief. Daher wohl auch ihre Eile. Während ich diese Überlegungen anstellte, kam mir der Gedanke, mich an Ort und Stelle zu überzeugen. Und plötzlich hörte ich mich den Chauffeur sagen, »Bitte fahren Sie zu der Kreuzung, wo gestern das Unglück geschehen ist.« Während der Chauffeur wendete, überlegte ich mir, was es sein könnte, dass ich mich mit dem Fall der AB so intensiv beschäftigte. Meine berufliche Aufgabe war es nicht. Mit den Untersuchungen im Gerichtsmedizinischen Institut war für mich ein Fall stets abgeschlossen. War es die junge Frau selbst, der ich gestern in meiner Ordination jede Hilfe versagte? Waren es die letzten Worte, die sie mir zugeflüstert hatte? Er hat mir gedroht. Gedroht. Verstehen Sie? Ich glaube auch, dass er dazu fähig ist. Auf der Kreuzung angekommen, stieg ich aus und sah auf der Straßenseite, von der die Abbé verkehrswidrig über die Straße gelaufen war, ein Feinkostgeschäft, das auch Spirituosen führte. Ich ging hinein und fragte, ob das Geschäft auch Dimpelwhisky führe. Kaum hatte ich das Wort Dimpel ausgesprochen, als er mir in allen Einzelheiten das gestrige Unglück der Abbé schilderte. Man hatte ja vom Geschäft aus alles genau mit ansehen können und dabei erfuhr ich auch, dass die Abbé öfter hier diesen Dimpelwhisky kaufe. So auch gestern. Meine Vermutung also, dass sie noch einmal nach dem Telefonat ihre Wohnung verlassen hatte, um den Whisky zu kaufen, bestätigte sich. Man konnte sich im Geschäft sogar an die ungefähre Zeit dieses Einkaufs erinnern, da man kurz vor Ladenschluss stand. Es müsse kurz vor 7 gewesen sein. Zum Beweise dessen zeigte man mir das gegenüberliegende Haus, in dem die AB wohnte und dessen Eingang fast auf gleicher Höhe der Litfaßsäule war. Die Litfaßsäule war natürlich demoliert, ebenso die im oberen Teil eingebaute Uhr, die immer noch auf 7:01 stand. Ich verließ das Geschäft, stieg wieder ins Auto und nannte dem Chauffeur die Adresse des Dr. C.D. Auch der Chauffeur wusste natürlich von dem gestrigen Ereignis und konnte sich nicht genug tun, über die leichtsinnigen Fußgänger zu schimpfen, denn selbst mochte es Dr. C.D. fand er ebenso unverständlich wie unfassbar, wie er sich ausdrückte. Ich ließ mich aber auf keine Unterhaltung ein, sondern hing lieber meinen Gedanken nach. Wer war der Mann, unter dessen Einfluss die AB gestanden hatte? Was hatte er ihr angedroht? Immer wieder musste ich an dieses arme Geschöpf denken, das mit einem Kind im Leibe so einen schrecklichen Tod erleiden musste. Aber was nützte all mein Nachdenken und Grübeln über die AB und ihre Abhängigkeit von einem Mann, der Vater ihres Kindes war, aber das Kind nicht wollte? Ich würde es nie erfahren. Nie erfahren, wer das war, denn die AB konnte es mir ja nicht mehr sagen. Wir waren jetzt bei dem Haus des Dr. C.D. angekommen. Auf meinen Läuten öffnete eine ältere Hausangestellte. Sie war sichtlich noch von den Ereignissen des gestrigen Tages betroffen. Mit stockender Stimme erklärte sie mir, nachdem ich mein Anliegen vorgebracht hatte, wie ich in das Schlafzimmer des Dr. C.D. käme, wohin auf Anordnung des Hausarztes die Leiche gelegt sei. Sie selber wollte mich nicht hinführen. Als ich nach der Gattin des Dr. C.D. fragte, sagte sie mir, dass sie heute Morgen zu ihren Eltern gefahren sei und erst zur Beisetzung wieder zurückkäme. Ich ging nun den mir beschriebenen Weg durch das Haus und kam an die Schlafzimmertür, die ich langsam öffnete. Der Raum lag im Halbdunkel, die Vorhänge waren zugezogen. Ich zog sie auf und sah dann auf einer Couch vor dem Bett eine Person liegen, die mit einer großen Schlafdecke zugedeckt war. Routinemäßig hob ich den oberen Teil der Decke hoch, um das Gesicht des Dr. C.D. zu sehen und um festzustellen, auf welche Weise er sich erschossen hatte. Was ich sah, überraschte mich sehr. Das war nicht das Gesicht eines Menschen, der sich eine Kugel in die Schläfe, in den Mund oder ins Herz geschossen hatte. Ich habe als Gerichtsmediziner viele Selbstmörder gesehen, untersucht und den jeweiligen Einschuss studiert. Fast alle Selbstmörder wählen oben erwähnte Einschussstellen. Hier aber sah ich ein völlig zerfetztes Gesicht vor mir. Es sah aus, als wenn es von einer Explosion zerrissen sei. Ich konnte mir im Augenblick den Vorgang, der diese Entstellung hervorgerufen hatte, gar nicht erklären. Irritiert und etwas unsicher geworden von dem, was ich hier sah, deckte ich die Leiche wieder zu und überlegte, wie ich in meiner Untersuchung fortfahren sollte. Ich hatte das dumpfe Gefühl, dass der, den ich hier gesehen hatte, kein Selbstmörder war. Ich musste also unbedingt die Waffe sehen, die diese Verletzungen hervorgerufen hatte. Wo war sie? Wahrscheinlich noch im Arbeitszimmer, wo die Verkehrspolizisten gestern den Toten gefunden hatten. Da ich mich in den Räumlichkeiten des Hauses nicht auskannte, aber auch nicht die Hausangestellte rufen wollte, versuchte ich auf eigene Faust dieses Arbeitszimmer zu finden. Das Schlafzimmer hatte außer der Tür, durch die ich hereingekommen war, noch zwei andere Türen, die ich versuchte zu öffnen. Die eine Tür war verschlossen. Als ich die andere Tür öffnete, kam ich in ein Zimmer, das offenbar das Arbeitszimmer war. Ein großer Schreibtisch, eine Clubgarnitur, große Bücherwände und eine eingebaute Bar waren das Hauptmobiliar. Was mir aber zuerst ins Auge fiel, war ein Trommelrevolver, der auf dem Schreibtisch lag. Ich trat hinter den Schreibtisch und setzte mich in den Schreibtischstuhl. Ich betrachtete aufmerksam die Lage aller Dinge, die sich auf dem Schreibtisch befanden. Als das Wichtigstes erschien mir natürlich der Revolver, der mit seinem Lauf auf mich gerichtet war. Und so musste wohl dieser Revolver dem Dr. C.D. aus der Hand gefallen sein, als er zu Tode getroffen auf dem Schreibtisch zusammenbrach. Aber wieso entlud sich dieser Revolver erst bei dem letzten Geschoss? Denn auf dem Schreibtisch lagen um den Revolver herum 5 Geschosse, also Hülsen mit Patronen, die nicht abgefeuert waren. Im Revolver aber, in der Trommel, steckte noch die letzte, sechste Hülse, mit Zündkapsel, die offenbar den Tod herbeigeführt hatte. Aber wieso und warum? Wenn sich jemand mit einem Trommelrevolver erschießen will, unter den Umständen, die man bei diesem Selbstmord vorausgesetzt hatte, mithin also als Reaktion eines äußerst empfindsamen, labilen Menschen, der sich für einen nicht verschuldeten Tod trotzdem verantwortlich fühlt und diese Schuld tilgen will, wenn sich also unter solchen Voraussetzungen jemand selbst entleibt, wird er das aller menschlichen Logik entsprechend mit dem ersten Schuss, der ersten Kugel aus dem Revolver tun. Er wird sicher nicht erst sorgfältig die ersten 5 Patronen aus dem Revolver entfernen, um sich dann mit der letzten zu töten. Wie kam es zu dieser Unlogik? Wie kam es zu diesem mir sehr zweifelhaften Selbstmord? Je mehr ich über diese Frage nachdachte, desto mehr überkam ich eine geradezu unbezwingbare Neugierde, diesen Menschen Dr. C.D. zu erkennen. Den Menschen, der vielleicht überhaupt keinen Selbstmord beabsichtigt hatte. Die 5 auf dem Schreibtisch liegenden unbenutzten Patronen trieben meine Gedanken in eine merkwürdige Richtung. Ich rief mir alle bekannten Umstände des Unfalles in Erinnerung, auch den Bericht des Zeitungskorrespondenten. In seinem Bericht hatte er ja erwähnt, dass Dr. C.D. die Verkehrspolizisten, die ihn nach Hause brachten, damit er seiner Frau von dem Unglück erzählen konnte, gebeten hatte, eine Tasche, die er aus einem Wagen geholt hatte, in sein Arbeitszimmer zu tragen. Was hatte es mit dieser Tasche für eine Bewandtnis? Warum trug er sie so schnell in das Arbeitszimmer? Und hier, im Arbeitszimmer, muss er dann in aller Eile versucht haben, den Revolver zu entleeren. Aber bald, nachdem er ins Arbeitszimmer gegangen war, fiel der tödliche Schuss. Woher hatte Dr. C.D. auf einmal den Revolver? Hat er ihn aus dem Schreibtisch genommen oder etwa aus der Tasche? Der Reporter hatte ja von einer Tasche geschrieben, die Dr. C.D., ehe er in das Polizeiauto stieg, noch schnell aus seinem Auto genommen hatte. Und eine solche Tasche lag unter dem Schreibtisch. Als ich sie öffnete, fiel mir etwas in die Hände, das ich im Gerichtsmedizinischen Institut schon öfter gesehen hatte. Ein Schalldämpfer. Er passte genau auf den Trommelrevolver. Ich sah mir die Tasche jetzt genauer an. Der Trommelrevolver hätte gerade Platz darin gehabt. Die hellen Innenseiten der Tasche hatten auch Abdrücke, die wohl von dem Revolver stammen konnten. Also, Revolver und Schalldämpfer konnten in dieser Tasche gewesen sein, als er sie auf seine Autofahrt mitgenommen hatte. Es erhob sich nun konsequenterweise die Frage, warum hatte er die Tasche mit diesem Inhalt auf seine Autofahrt mitgenommen? Warum lag ihm so viel daran, Revolver so rasch wie möglich zu entleeren? Die Entfernung der Patronen muss ihm anfänglich auch gar keine Schwierigkeiten bereitet haben. Was war aber mit der 6. Patrone? Ich sah mir den Trommelrevolver jetzt gründlicher an und stellte fest, dass sich die Trommel, in der sich die Geschosse befinden, nicht mehr drehen ließ. Hatte Dr. C.D. bei der Entleerung des Revolvers mit der letzten Patrone Schwierigkeiten gehabt? Denn diese Patronenhülse steckte noch im Lauf, aber ohne Projektil. Ich nahm eine auf dem Tisch liegende Lupe und besah mir den Mechanismus der Trommel. Und tatsächlich, die Automatik, die die einzelnen Patronen durch Bewegung des Abschusshahnes transportiert, funktionierte nicht mehr. Man konnte durch die Lupe genau sehen, wie an dieser Stelle des Revolvers mit einem spitzen Gegenstand manipuliert worden war. Ich ließ Lupe und Revolver sinken und sah auf dem Schreibtisch einen Brieföffner, dessen Spitze offenbar dafür benutzt worden war. Die Spitze des Brieföffners ließ unter der Lupe auch Spuren von Metall erkennen. Mir wurde jetzt immer klarer, dass hier kein Selbstmord vorliegen konnte, sondern dass durch Dr. C.D.'s unsachgemäßes Hantieren mit dem Revolver der letzte Schuss, der Dr. C.D. tötete, unbeabsichtigt ausgelöst worden war. Und dass diese Explosion, der er wahrscheinlich in allergrößter Gesichtsnähe mit dem Revolver und mit dem Brieföffner operierte, ihn so verunstaltet hatte, wie ich ihn vorgefunden hatte. Also wieder ein Unfall? Ein Unfall, der nicht beabsichtigt war? Immer wieder sah ich den Revolver, die Trommel und den Brieföffner auf diese meine Theorie hin an. Und je sorgfältiger ich das tat, desto sicherer wurde ich in meinem Urteil. Und doch war damit immer noch nicht das Rätsel gelöst. Warum wollte Dr. C.D. so heimlich und so schnell den Revolver entleeren? Was für Gründe hatte er, einen ungeladenen Revolver zu besitzen? Ein neuer Gedanke durchzuckte mich plötzlich. Wenn er den Revolver und den Schalldämpfer bei sich hatte, was hatte er damit vor, ein Verbrechen zu begehen? Jeder professionelle Kriminalist würde aus diesen Dingen, die ich hier gesehen hatte, das verunstaltete Gesicht, den defekten Trommelrevolver, den Schalldämpfer, die 5 unbenutzten Patronen, den Brieföffner und die schwarze Tasche, Schlüsse dieser Art gezogen und sich solche Fragen gestellt haben. Aber wie kam ich dazu? Ich war doch kein Detektiv. Ich hatte hier nur eine ärztliche Aufgabe zu erfüllen. Und diese zu erfüllen, fiel mir schwer. Alle Beobachtungen, die ich gemacht hatte, gaben mir immer wieder neue Rätsel auf, die ich aber nicht lösen konnte. Und doch erfüllte mich dieser unbezwingliche Drang, hinter das Geheimnis des Todes des Dr. C.D. zu kommen. Eines Todes, den die einen als Selbstmord ansahen, der für mich aber ein Unfall war, mit dem Dr. C.D. nicht gerechnet haben konnte. Fieberhaft überdachte ich noch einmal den Ablauf des gestrigen Tages. Wenn Dr. C.D. mit dem geladenen Revolver in der Tasche weggefahren war, um mit dieser Waffe einen Mord zu begehen, so hatte ihn das Schicksal durch die Unachtsamkeit der AB daran gehindert. Allerdings hatte er einen Tod verursacht, und zwar den der AB, aber in diesem Falle war das ohne seinen direkten Willen geschehen. Und er hatte bestimmt nicht die Person getötet, die er hatte töten wollen. Diese irrwitzigen Gedanken beschäftigten mich jetzt immer wieder, beschäftigten immer wieder mein Gehirn. Aber dieses Gehirn, mit dem ich jetzt dachte, war schon gar nicht mehr mein Gehirn. Es war das Gehirn eines eine bestimmte Spur verfolgenden Detektivs, zu dem ich plötzlich geworden war. Das, was in mir dachte, hatte nur die Absicht, die Dinge, die ich gesehen hatte und die mich zweifeln ließen, in einen logischen Zusammenhang zu bringen und, wenn möglich, zu beweisen. Nie hatte ich mich in meinem Beruf als Arzt zu so waghalsigen Kombinationen hinreißen lassen. Mit meinen ärztlichen Untersuchungen kam ich zu exakten Ergebnissen, die diese oder jene Maßnahme folgerichtig erforderten, aber jetzt hier, in diesem mir ganz und gar fremden und neuen Milieu, wurde auch ich ein anderer Mensch. Ich maß mit Vermutungen, ich rechnete mit Möglichkeiten. Ein Verdacht wurde eine Realität, eine Zufälligkeit ein Faktum. Ich kam mir vor wie auf einer Jagd. Ich hatte das Wild erspäht, aber ich konnte es nicht stellen. Ich stand auf und ging im Zimmer hin und her. Wie konnte ich herausbekommen, was Dr. C.D. mit dem Revolver vorgehabt hatte? Das nochmalige Zurückgehen des Dr. C.D. zur Leiche, das der Reporter als gefühlvolle Erschütterung verstanden wissen wollte, erschien mir eher als Absicht, die Herausnahme der schwarzen Tasche aus seinem Auto zu kaschieren. Alles Vermutungen, alles Möglichkeiten, aber wo war die Wahrheit? Wo der Beweis für diesen Verdacht? War dieser Verdacht überhaupt berechtigt? Wie kam ich dazu, diesem Menschen zu misstrauen, ihm zuzutrauen, dass er etwas Schlimmes begehen wollte oder vielleicht schon getan hatte? War ich voreingenommen? Fällte ich schon ein Urteil, ohne den Angeklagten überführt zu haben? Ging es mir nur darum, Recht zu behalten? Welches Recht? Mir wurde jetzt langsam klar, dass ich eine ausgesprochene Antipathie gegen Dr. C.D. hatte. Und diese Antipathie sollte ihn zu einem Schuldigen machen? War ich wirklich so unmenschlich wie ein Staatsanwalt, der nur den Sieg will, aber nicht die Wahrheit? Während ich über all dieses nachdachte, war ich an der Bar angekommen. Gedankenlos öffnete ich sie. Alle möglichen Sorten teuerster und seltenster Liköre und Cognacs standen dort aufgereiht, aber nur eine Flasche zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Eine Whiskyflasche Marke Dimple. Ich starrte sie an wie ein Gespenst. Sollte das die Lösung sein? Hatte ich etwas entdeckt, was sonst nie bekannt worden wäre? Ich bemühte mich, ruhiger zu werden und klarer zu sehen. Konnte es sein, dass es zutraf, was sie beim Anblick der Flasche empfand? War dieser Gedanke nicht absurd? Grotesk? Unsinnig? War er nur geboren aus der Absicht, Dr. C.D. zu entlarven? Konnte er der Mann sein, von dem die AB mir in der Ordination gesprochen hatte? Konnte er derjenige sein, von dem die AB solche Angst hatte? War er der Vater des Kindes, das er nicht haben wollte? War Dr. C.D. derjenige, der AB gedroht hatte? War es sein Anruf, weswegen die AB so plötzlich meine Ordination verlassen hatte? Wenn das alles so war, dann war auch der Grund seines Anrufs sicher der, von der AB meine Stellungnahme bezüglich der Schwangerschaftsunterbrechung zu erfahren. Und sicher hatte er auch dann der AB seinen Besuch bei ihr für eine ganz bestimmte Zeit angesagt. Und hier hätte er dann seinen Plan, die AB zu erschießen, der mitgenommene Revolver mit dem Schalldämpfer sprach hier für diese Absicht ausführen können. Ich hatte also ein neues Indiz. Es fügte sich ohne Schwierigkeiten in die Kette meiner Verdachte. Glied für Glied dieser Kette sprach gegen Dr. C.D. Diese zufällig gefundene Dimpelflasche verführte mich zu neuen Kombinationen und wieder dachte ich an die AB. So konnte es doch sein, die AB, die auf den Besuch offensichtlich nicht vorbereitet war, aber dem Zusammentreffen sicherlich eine andere Bedeutung zumaß, als ihm zukam, stellte fest, dass sie dem Dr. C.D. nichts anzubieten hatte, wenn er kam. Und so entschloss sie sich, schnell einen Whisky Marke Dimple, die er, wie die Flasche in seiner Bar ja bezeugte, so bevorzugte, zu kaufen. Sie eilte hinunter, hinüber in das Feinkostgeschäft, und als sie wieder mit der Flasche in der Hand herauskam, sah sie an der Litfaßsäule, dass es bereits 7:02 war. Also musste sie sich sehr beeilen, pünktlich in ihre Wohnung zu kommen. Er wollte ja auch nie vor ihrer Wohnungstür gesehen werden. Er, der jetzt mit seinem Wagen nur wenige Meter von ihr entfernt war. Und was dann geschah, wissen wir. Dafür gab es ja Zeugen. Aber wie wollte ich meine Vermutungen bezeugen? Mancher Kriminalist würde sie sicher als schwerwiegende Indizien gewertet haben, aber waren es Beweise? Wo fand ich den Beweis, dass zwischen der AB und dem Dr. C.D. überhaupt eine Verbindung bestanden hatte? Fieberhaft suchte ich nun im Zimmer nach einem solchen. Ich suchte in den Schubladen und Fächern des Schreibtisches nach Briefen, Notizen oder einem Tagebuch, das mir vielleicht helfen konnte. Ich fand nichts. Und wiederum bestätigte mir das nur das, wenn es eine Verbindung zwischen dem AB und der CD gegeben hätte, er diese Verbindung bewusst geheim gehalten hatte. Nichts konnte mich von meinen Vermutungen abbringen. Verzweifelt stand ich da und überlegte, was ich tun könnte, um mir Gewissheit zu verschaffen. Ich musste in die Wohnung der AB. Vielleicht fand ich dort etwas, das den von mir gesuchten Beweis erbrachte. Vor dem Hause der AB angekommen, läutete ich dem Hausmeister, wies mich aus und fragte, ob ich die Wohnung der AB sehen könnte. Der sehr redselige und mitteilsame Hausmeister fuhr mich mit dem Fahrstuhl zu der obersten Etage des Hochhauses, wo die Wohnung der AB war. Natürlich erzählte auch er mir noch einmal die Umstände des Unfalles, aber als wir an der 2. Etage vorbeifuhren, unterbrach er sich und deutete durch das Fahrstuhlfenster auf eine gegenüberliegende Tür, an der ich auf einem Schild, ehe der Fahrstuhl weiter nach oben schwebte, die Worte las: Dr. Cornelius Dering, Anwaltsbüro. Dieses Schild traf mich wie ein Schlag. Cornelius Dering, C.D. Hier hat er also in diesem Hause sein Büro. Sollte ich wirklich recht haben? Sollte sich hier bewahrheiten, was ich vermutete? Das Gerede des Hausmeisters hörte ich nur noch im Unterbewusstsein. Und was sagen Sie zu dem Selbstmord? Hat er das tun müssen, sich umbringen, wo ihn doch gar keine Schuld traf? Immer wieder musste ich das hören, keine Schuld. Doch ich wusste es ja besser. Zumindest glaubte ich es besser zu wissen. Jetzt erst recht, da ich gesehen hatte, dass Dr. C.D. sein Büro in diesem Hause führte, wo die AB wohnte. Das passte genau in das Bild, das ich mir bis jetzt gemacht hatte. Natürlich hatte er der AB hier eine Wohnung gemietet, um so oft und so unauffällig wie möglich mit ihr zusammen sein zu können. Jetzt waren wir vor der Wohnung der AB angekommen. Neugierig trat ich ein. Es war eine kleine Apartmentwohnung, bestehend aus Wohnzimmer, Schlafzimmer und den dazugehörigen Nebenräumen. Und sofort begann ich auch hier, natürlich vor dem Hausmeister so unauffällig wie möglich, auf Tischen, Bücherregalen und anderen Ablegegelegenheiten nach irgendwelchen Hinweisen auf das Verhältnis der AB mit Dr. C.D. zu suchen. Ich fand nichts. Aber auch das bestärkte mich wiederum nur in der Überzeugung, dass die AB unter dem Einfluss des Dr. C.D. ihr Verhältnis äußerst geheim halten musste. Der Hausmeister fragte mich, während wir durch die Zimmer gingen, nach allen möglichen Dingen, auf die ich aber gar keine Antwort geben konnte, was er jetzt zum Beispiel mit der Wohnung machen solle und wer die Möbel bekomme. Ich fragte ihn, ob denn die AB gar keine Angehörigen gehabt habe und ob sie gar keinen gesellschaftlichen Verkehr geflogen habe. Nein, sagte er, sie war immer eigentlich allein. Und wovon hat sie gelebt? Na ja, sie hat gearbeitet. Ich glaube, das waren schriftliche Arbeiten, Übersetzungen. Sie sagte ja auch, sie sei Dolmetscherin. Ich kam also in meiner Beweisführung wieder nicht weiter. Die Kette schloss sich nicht. Natürlich konnte auch das Verhältnis von Dr. C.D. und der AB unter diesen Umständen, die ich hier vorfand, leicht geheim bleiben. Denn der Dr. C.D. brauchte nur, wenn er seine Mitarbeiter entlassen hatte, in seinem Büro weiter Licht brennen zu lassen. Dann glaubte man seine Anwesenheit. Er hatte gewissermaßen ein Anwesenheitsalibi. Er wartete dann auf der Etage einen leeren Fahrstuhl ab, stieg schnell ein und oben empfing ihn die AB bereits in der offenen Tür ihrer Wohnung, sodass ihn also auch dort niemand sah. Das Ganze war so organisiert, dass von diesem Verhältnis niemand wissen konnte. Wenn also Dr. C.D. vorhatte, hier oben die AB zu erschießen, wäre man vermutlich auf ihn als Täter niemals gekommen. Auch hätte der Schalldämpfer ja jeden auffallenden Lärm verhindert. Aber wie konnte ich das beweisen? Wie konnte ich diese Dinge, die für mich so klar waren, auch anderen erklären? Wie konnte ich geschulte Kriminalisten überzeugen? Vielleicht lehnten sie meine Überlegung als Hirngespinste ab. Man kannte ja das Leben des Dr. C.D., das für die Öffentlichkeit einwandfrei war. Man würde nicht glauben, dass die Wahrheit eines Menschen auch darin liegen kann, was er verbirgt. Musste ich aufgeben? Sollte ich aufgeben? Ich muss wohl ganz in meinen Gedanken versunken dagestanden haben, dass ich erschrak, als der Hausmeister mir auf die Schulter klopfte und sagte, »Verzeihen Sie, Herr Doktor, hören Sie mich nicht?« Ich entschuldigte mich und fragte, was er denn mir noch sagen wollte. »Ich hätte noch eine große Bitte, Herr Doktor«, sagte er. »Würden Sie nach unten mit mir in die Garage kommen, da möchte ich Ihnen was zeigen.« Neugierig, vielleicht doch noch etwas erfahren zu können, folgte ich ihm und wir fuhren dann wieder hinunter. In der Garage zeigte mir der Hausmeister zuerst den Wagen des Dr. C.D., der hier immer garagierte und den die Polizei gestern hier abgestellt hatte. Und daneben stand ein Sportwagen. »Sehen Sie, Herr Doktor, das ist der Wagen von Fräulein A.B. Mit dem kam sie eines Tages, das liegt ja vielleicht 2 Jahre zurück, an und war ganz stolz auf den Wagen. Ich nehme an, dass dieses Auto von ihrem Freund sie bekommen hat, den ich aber nie gesehen habe. Denn so viel hat sie ja wahrscheinlich nie verdient, dass sie sich einen so teuren Wagen hätte kaufen können. Aber am stolzesten war sie hier auf ihrer Autonummer. Sehen Sie sich das mal an. Unser Stadtzeichen und dann CD71. Sie sagte mir, diese Nummer sei ja oft nützlich gewesen. Passanten hätten immer angenommen, dass diese Buchstaben die Zeichen des diplomatischen Korps seien. Corps Diplomatique CD, verstehen Sie? Und auch bei kleinen Verkehrswidrigkeiten hätte sie nie Schwierigkeiten oder Anstände gehabt. Und sehen Sie diesen Wagen, den möchte ich kaufen. Natürlich mit der Nummer, da kann einem doch so gut wie nichts passieren. Wie komme ich zu diesem Auto? Also doch, ich hatte recht. Ich musste recht haben. Dieses Auto hat der Dr. CD der AB natürlich geschenkt. Und mit den Initialen seines Namens am Autoschild, die man sich ja mit der notwendigen Verbindung leicht verschaffen kann, versehen. Diese Autonummer sollte sie immer daran erinnern, dass dieser Wagen sein Geschenk sei. Das war das letzte Glied in meiner Beweisführung. Ich war am Ziel. Aber in diesem Augenblick ging mir etwas Seltsames vor. Ich begann am ganzen Körper zu zittern. Eine Art Schüttelfrost überfiel mich. Ich musste die Augen schließen und bemühte mich, den Hausmeister von meinem Zustand so wenig wie möglich merken zu lassen. Gott sei Dank galt ja auch sein Interesse nur diesem Auto. In einem kaleidoskopartigen Durcheinander schossen hinter meinen geschlossenen Lidern alle Eindrücke des gestrigen und heutigen Tages vorbei. Meine Ordination und die AB, die Berichte in den Zeitungen, meine Untersuchungen im Gerichtsmedizinischen Institut, das Schlafzimmer bei Dr. C.D., sein Gesicht, sein Arbeitszimmer, der Revolver, die Bar mit der Dimpelflasche, die Straßenkreuzung mit der Litfaßsäule, die Wohnung der AB und das Büro des Dr. C.D., die Garage mit den Autos, alle diese Bilder wechselten wie in einem zu schnell gedrehten Filmstreifen ab. Plötzlich aber riss dieser Streifen und es erschien meine Ordination. Sie schien wie vereinsamt und nach mir zu rufen. Langsam öffnete ich meine Augen. Der Hausmeister war nicht mehr da. Ich musste ihn wohl in meinem Zustand sehr eigenartig vorgekommen sein. Nur noch die 2 Autos standen da. Aber das Merkwürdige war, dass sie sich jetzt mit ganz anderen Augen ansah. Sie interessiert mich plötzlich nicht mehr. Ich spürte auch nichts mehr von einem erreichten Ziel, einem gewonnenen Triumph. Ich dachte wieder mit meinem Gehirn, das den ganzen Tag unter einem gewissen Zwang gedacht hatte. Ich dachte wieder normal. Seltsam ernüchtert war ich. Und alles, was ich heute erlebt hatte, kam mir vor wie ein Traum. Ganz unwirklich. Hatte ich den ganzen Tag in einer anderen Welt gelebt? Was wollte ich eigentlich mit meiner fragwürdigen Wahrheit? Wem würde sie nützen? Der Öffentlichkeit? Den beiden Toten? Der Polizei? Mir? Das Schicksal hatte ja die Ordnung wiederhergestellt. Was Dr. D.C. wollte, hatte er getan. Er hatte die AB getötet, zwar nicht auf die verbrecherische Weise, die er beabsichtigt hatte, aber in den Genuss seiner mörderischen Absicht war er nicht gekommen. Er selber starb dann durch jenen Revolver, mit dem er die AB hätte töten wollen. Das ganze Geschehen stellte sich so als geheimnisvolles Schicksal heraus. Aber geht es immer darum, das geheimnisvolle Wirken zu entschleiern? Was bedeuten für andere die Dinge, die einmal uns betreffen? Ich wandte mich langsam dem Garagenausgang zu. Die Tür war nicht versperrt. Als ich auf die Straße trat, drehte ich mich noch einmal zu den 2 Autos um. Was waren diese beiden Wagen jetzt für mich? Der eine ein Wagen, der bei einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang Schaden erlitten hatte, und der andere ein Wagen, der einmal einer jungen Frau gehört hatte, die auf tragische, selbstverschuldete Weise tödlich verunfallt war. Mehr nicht? Mehr nicht. Ich schaute auf meine Armbanduhr. Ich musste ja in meine Ordination, wenngleich ich heute keine Sprechstunde mehr hatte. Ich legte meine Finger um die kleine Aufziehschraube meiner Uhr, um sie nach der jetzt vor mir stehenden Litfaßsäulenuhr zu stellen. Meine Uhr zeigte auf 1:57 und als ich auf die Uhr der Litfaßsäule schaute, stand auch die 1:57. Wenn jemand diese Zeilen jemals zu Gesicht bekommen sollte, was ich mit allen Mitteln zu verhindern trachte, könnte er doch die Meinung haben, dass es mir darauf angekommen war, etwas Kriminalistisches niederzuschreiben. Und so muss ich noch einmal darauf hinweisen, dass mir nichts ferner lag. Ich wollte mir mit dieser Niederschrift nur Rechenschaft geben. Ich wollte mich von all dem befreien, was an dem heutigen Tag auf mich zugekommen war. Ich wollte mir den Unterschied zwischen Glauben und Erkenntnis beweisen. Denn mein Glaube ging ja nur mich an. Die Erkenntnisse wären andere angegangen. Und gerade diese Erkenntnisse konnte ich ja nicht beweisen. Also musste ich schweigen. Wir brachten eine Minute vor sieben. Eine Kriminalerzählung von und mit Theo Lingen. Regie Heinz-Günther Stamm. Produktion Bayerischer Rundfunk 1972. Am kommenden Mittwoch steht ein neuer ARD-Radio-Tatort auf unserem Programm. In Saint-Louis untersucht Hauptkommissar Michel Paquet den Mord an einer jungen Frau aus Togo. Geht es um eine Beziehungstat oder stecken rechtsnationale Kräfte dahinter? Am Mittwoch, den 11. März, in Fremder Erde. Der neue ARD-Radio-Tatort von Erhard Schmid. Um 20.03 Uhr hier in Bayern 2. Weitere Informationen zu unserem Programm und den Hörspielpool mit zahlreichen Stücken zum Herunterladen finden Sie im Internet unter bayern2.de. Der König träumt von ihm. Die Unterredung ist zu Ende. Hörspielpool. Jede Zeit ist Hörspielzeit. BR-Produktionen zum Herunterladen unter bayern2.de. Hey, mach doch die Augen auf. Es ist schon lange hell. One last gaze upon the sun. Bid farewell to everyone. That bucket out the door. Where I'm going, I won't need it anymore. Gonna lay my burden down. Take a bird's eye look around. From the tall vines of Carolina. Summer rain. there by the Mississippi. Song when day is breaking, words of love when your heart is aching. I will be blue bonnet by the highway. I'll be everywhere and always when I go sailing round the room. Through my window, across the silver. Set my soul free when I go sailing around the room. Through my window, across the silver moon. No flesh and bone to hold me. I'll finally set my soul free when I go sailing. Nach den 21 Uhr Nachrichten geht es im Dossier Politik um Griechenland, Rettung und die Folgen. Wir fragen, wie stabil ist Europa?